Sie sind auf den Schlachtfeldern nie zu finden, sondern immer nur in den großen Konzernen und Trusten, in denen sie den Krieg zum Geschäft heranwürdigen. Wenn also diese uns und auch für sie überhaupt nur einen Sinn haben soll, dann muss er zu dem Ziel einer sozialistischen Einheit unserer Völker führen. Sie werden dann nicht etwa in ihrer Heimat auftreten als Fresser und Feinde des Reiches, sondern als die besten Freunde. Sie haben, wenn sie zu Anfang des Krieges schon hier waren, das deutsche Volk in seinem Reichtum, in seiner Macht und in seiner Größe kennengelernt. Und sie haben sicherlich dafür nur Bewunderung gehabt. Heute das deutsche Volk in seiner Not, aber auch in seiner Leidensfähigkeit, in seiner inneren Standhaftigkeit kennen. Und ich glaube, sie werden für diesen Teil unseres Wesens nur noch eine größere Bewunderung zur Verfügung stellen können. Ich bin fest davon überzeugt, dass aus den schweren Wehen dieses Krieges das Hochziel eines neuen Europa hervorgehen wird. Wenn ich Sie also heute hier empfange und Ihnen in meinem Namen, im Namen des Führers und im Namen des deutschen Volkes uns Dankbarkeit und unsere Anerkennung dafür zum Ausdruck zu bringen, dass Sie sich nicht nur immer anständig betragen haben, sondern dass Sie, wenn die Not an unser Volk herantrat, sich mit den Kräften des Volkes auch mit Ihren eigenen Kräften gegen die Not zur Wehr setzten. Dass uns nicht nur auch in den schwierigen Zeiten keine Schwierigkeiten gemacht haben, sondern dass Sie gerade in den schwierigen Zeiten, so wie es bei Arbeitern eben Sitte zu sein pflegt, sich zu dem Bekannten, was sie auch in glücklichen Zeiten als das erstrebenswerte Ziel ansahen. Wenn ich Ihnen dafür meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringe, bekommt diese Dankbarkeit aus meinem tiefsten Herzen. Sie gilt nicht nur Ihnen, die Sie als die Vertreter der vielen Millionen in Deutschland arbeitenden ausländischen Arbeiter hier vor mir stehen, und sie gilt den vielen Millionen, die in Fabriken und Bergwerken, auf den Bauernhöfen und auf den großen Gütern tätig sind, um mitzuhelfen, dem deutschen Volk die Waffen zu schmieden, die Ernährung zu sichern und unser Schwert scharf zu halten, damit es zum Schutz Europas bereit steht und damit auch zum Schutz ihrer eigenen Freiheit und zum Schutz ihrer eigenen Länder und ihrer eigenen Völker.